Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 346 Evolution und Mutation. Voll gepumpt mit Guarana und Koffein. Könnt ihr euch wieder auf was gefasst machen heute? Themen heute: Google Spaces, ja, wird abgeschaltet und weitere Infos zu den Messengern und der Messaging-Situation allgemein bei Google. Sehr, sehr interessant momentan. Bei den News konnte man sich diesmal auch das Beste rauspicken. Ich habe so das Wichtigste, also ich zumindest denke, dass es das Wichtigste ist, mal zusammengekratzt. Ja. Das dürften auch sehr interessante Sachen dabei sein. Bei der Community war nicht viel los, aber da gibt's noch eine große Bekanntmachung, ja. Vielleicht schon gleich mal vorneweg, die Community zieht zum 1. März auf YouTube komplett und die Community auf Google Plus wird dicht gemacht. Ich hoffe, ich kann euch dann auch bei YouTube wieder begrüßen, aber dazu später noch mehr. Und natürlich gibt's die App der Woche wieder. So, jetzt sind wir mal beim Thema. Google Spaces wird abgeschaltet und zwar am 17. April ist Schluss mit Google Spaces. Und wisst ihr, eigentlich mag ich das nicht immer so gern, aber gerade in dem Fall sage ich es gern. Ich hab's ja gleich gesagt. Weil es war eigentlich von vornherein klar, ja. Ich glaube, man kann schon sagen, dass man das abschätzen kann. Google Spaces war ein, ja, genau, das ist es. Was war Google Spaces eigentlich? Ja. Man konnte chatten, aha, eine Messaging-App. Ja. Man konnte Sachen teilen, aha, Google Plus. Und man konnte miteinander an Projekten oder an Dokumenten, ja, Dokument ist vielleicht ein bisschen arg gesagt, man konnte zusammen an einem Thema arbeiten. Aha, Google Docs. Und genau das ist das Problem. Also nicht eine einzige Funktion gab es, die nicht schon mit Google Docs abgedeckt war. Denn mit Google Docs kann man ebenfalls chatten, tatsächlich in den Dokumenten. Die kann man diskutieren in den Dokumenten. Man kann alle zusammenarbeiten in einem viel, viel besseren Maß als bei Google Spaces. Vielleicht etwas komplizierter, ja, aber dafür auch viel, viel umfangreicher, ja. Und man kann auch bestimmte Stellen in dem Dokument kommentieren. Diese Kommentare werden eingefügt und stören das Dokument an sich nicht. Ja. Von daher ist das alles eben eine große, naja, ich weiß auch nicht, wie ich das ausdrücken soll, ein großes Missverständnis gewesen, wahrscheinlich von Google. Das Problem bei Google ist, und das werden wir jetzt auch gleich noch beleuchten bei den anderen Themen, die anliegen, das Problem bei Google ist einfach, dass die sehr, sehr viele verschiedene Teams haben und jedes Team ist davon überzeugt, dass sie die ultimative Lösung für etwas haben, das aber so nur schwierig zu überschauen ist. Es gibt keine übergeordnete Stelle, die sagt, nee, komm, also lasst das mal gut sein, da braucht ihr euch jetzt gar nicht weiter drum zu kümmern, das haben wir schon bei Google. Ja, sonst hätte zum Beispiel das Google Docs Team gleich sagen können, nee, also was ist denn das? Das haben wir schon, das brauchen wir nicht nochmal in einer anderen Form. Ja. Dass das so arg in Richtung Messaging war, das war für viele auch dann letztendlich ein weiterer Schock. Ja. Zum Glück wurde das nicht so publik gemacht, ja. Sonst hätten die Leute komplett abgedreht, weil das ja zeitgleich quasi mit diesem Allo aufkam. Ja. Und da war ja schon genug Aufruhr deswegen. Ja. Und jetzt haben die noch eine Plattform, wo man auch wieder so fast schon wie das Instant Messaging machen kann, zumindest mal eine Diskussionsplattform, das aber auch eben in den Google Plus Bereich rein fiel. Auch da ging es wieder los und die Leute sagten, oh, das ist der Beweis dafür, dass Google Plus am Ende ist, ja. Jetzt ist Spaces weg wieder und Google Plus gibt's immer noch, ja. wenn auch anders positioniert. Ja. Und ich denke, das ist wirklich ein großes Problem bei Google. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Die einzelnen Teams stehen, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, die stehen in Konkurrenz auch teilweise zueinander. Zum Glück nicht so stark wie bei Firmen wie beispielsweise Sony, wo das so massiv ist, dass es intern sogar richtige Kämpfe gibt. Und das Problem allerdings ist bei Google, dass es keine Stelle gibt, die das Ganze etwas moderiert, sozusagen. Ja, dieser Gedanke ist zwar super und ich denke, das ist auch total gut für die Arbeitsmoral bei den Teams, ja. Aber man kann doch nicht gegen die eigene Strategie der eigenen Firma arbeiten. Ja? Und genau das passiert eben manchmal. Ja? Ja, ein Thema, das verwandt ist. Also 17. April ist Schluss mit Google Spaces. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ja. Google Allo bekommt jetzt einen Desktop-Client. Gerüchte gab es schon seit einigen Tagen. Jetzt ist es offiziell. Ja. Der Vice President Nick Fox hat ja als erstes mal einen Screenshot von Allo auf dem Desktop gezeigt, ja, und das bedeutet nun eben, dass da was in der Mache ist. Noch ist er nicht verfügbar, ja, der wird aber demnächst ausgeliefert bekommen. Damit liefert Google das, was man den lautstarken Usern oder was die lautstarken User verlangt haben. Ja, ich sag's aus bewusst so, weil es nicht die Mehrheit der Benutzer ist. Das kann ich euch absolut versichern. Desktop ist kein Thema mehr bei der Masse der Benutzer. Nur die Masse der Benutzer, die schreiben auch nicht in irgendwelche Foren, wie schlimm das ist, dass Allo keinen Desktop-Client hat. Okay, jetzt tut man für die 2-3%, macht man jetzt einen Desktop-Client. Wunderbar, wenn es nicht so viel Ressourcen kostet, ist mir auch recht. Könnte man ja, kann man ja verschmerzen als Google bestimmt. Ne? Weil viel genutzt wird dieser Desktop-Client eh nicht werden. Deswegen dürften die Serverkapazitäten also durchaus überschaubar bleiben, die da benötigt werden. Was allerdings wirklich noch fehlt, auch wenn ich damit nicht einverstanden bin, ja, ist die SMS-Integration. Das hätte man vielleicht noch soll vor dem Desktop-Client machen, ja, weil da wirklich die Masse der User eine SMS-Integration verlangt. Das kann man absolut sagen, ne? Gerade für die Massenkonsumenten, ja, die eben auch mit Non-Techies schreiben wollen, ja, die brauchen das, weil eben Allo nicht von der Installationsbasis nicht so weit verbreitet ist, ja, dass man damit auch ohne diese SMS-Integration jeden erreichen kann. Ja, das ist eben so ein kleines Problem, was es da noch gibt. Ne? Und das wäre wichtig gewesen, vor allem den USA. Während es hier in Europa also noch verhalten ist, SMS ist eigentlich tot. Ja? Das wäre dann wirklich ein Fallback, damit man das nutzen kann, auch wenn man Bekannte hat, die jetzt zum Beispiel kein Allo installiert haben, ja. Aber es, naja, so wirklich gut ist es nicht, kann ich auch verstehen. Ja, also aus europäischer Sicht ist es einfach lachhaft, SMS in diesen Tagen zu nutzen, denn Entschuldigung, also es sind 160 Zeichen Text, dann werden ein paar Nachrichten aneinandergereiht, wenn man schon eine normale Nachricht schreiben will, ja. Dann ja, wie auch immer, es gibt zwar auch bei uns jetzt mittlerweile sehr viele Flatrates, trotzdem meistens ist es mit einem Kontingent verbunden, ja, dann wird hier für einen normalen Chat Kontingent verbraucht, ja, ich habe es mal ausgerechnet, also wenn ich alles zum Beispiel über SMS schreiben würde, ja, also nur den Text, ich verschicke auch viele Bilder und Audiodateien und so weiter, ja, aber wenn ich jetzt nur den Text berechne, ja, dann hätte ich so zwischen 800 und 1200 SMS am Tag. Ihr glaubt's nicht? Doch, ich hab's ausgerechnet. Tatsächlich, ja. Anhand von der Textlänge, ja, was ich dort mache, gut zugegeben, ich arbeite auch ein bisschen mit Copy and Paste teilweise, ja, kommt es so ungefähr hin. Natürlich sind das nicht jetzt 800 Elo-Nachrichten. Ja. Das sind so ungefähr so 100, 120 maximal, also maximal am Tag. Ja. Aber ihr merkt schon, ich nutze das. Und wenn ihr denkt, ich sei ein häufiger oder ein starker Nutzer, da habt ihr euch getäuscht. Es gibt vor allem WhatsApp-Nutzer, die schreiben unentwegt. Die haben hunderte und aberhunderte Nachrichten am Tag. Da bin ich ja ein kleines Licht dagegen. Ja. Und deswegen muss ich sagen, das Problem ist mit SMS in Europa, das, da zahlt man sich ja dumm und dappig. Ja, das geht ja nicht. Ja. So geht das nicht. Und ich habe schon immer Messaging als Ersatz für, also Instant Messenger als Ersatz für SMS gesehen. Ja. Schon in grauen Urzeiten, ja, habe ich das schon so gesehen. Und ich denke, das wird auch bei uns oft so genutzt. In den USA allerdings ist es ganz umgekehrt. Dort ist SMS oftmals in einem Tarif unbegrenzt mit dabei. Ja. Und da machen sich die Leute auch weniger Gedanken darüber. Ja. Dass man da nur natürlich nur Text verschicken kann, naja, das ist wieder was anderes. Der Rest geht dann Briefmarken, große MMS-Bildchen, ja, furchtbar. Also ihr merkt schon, das ist eine andere Zeit. Ja. Aber das Problem ist, dass wenn etwas kostenlos ist und etabliert ist, spielt es auch keine Rolle, dass es der letzte Dreck ist. Ja. Dann wird es trotzdem genutzt. Ja. Das ist schon immer so gewesen. Ja. Die Sache ist jetzt aber, Google hat noch ein anderes Schlachtfeld offen. Ja, und zwar ist das dieses RCS. Und das setzt quasi auf SMS auf, ermöglicht aber Bilder, Audiodateien und andere Multimedia-Sachen zu verschicken über SMS. Genau. Das ist ein Standard, ja, der nennt sich RCS Rich Communications Services, ja, und damit ist das möglich. Wenn ihr sagt, ja gut, dann ist es ja keine SMS mehr, richtig, richtig, das ist eigentlich nur die Grundlage dafür, ja. Die Netzbetreiber haben dann natürlich auch ihre Hände mit im Spiel, denn, naja, so den Netzbetreibern, die finden es gar nicht gut, dass den dieses Messaging entgleitet. Ja. Die haben dann nichts mehr zu tun, wenn die Leute mit WhatsApp und so kommunizieren, ja, oder Hello oder sonst irgendwas, dann haben die damit nichts mehr zu tun und denen geht auch irgendwo Geschäfte verloren. Die können jetzt nicht mehr, die können dann irgendwann nicht mehr groß sagen, ja, bei uns sind SMS kostenlos mit dabei, je mehr Leute diese Messaging-Dienste benutzen. Die haben es übrigens gut geschafft, ja, dieses vorsintflutliche SMS tatsächlich noch am Leben zu halten, ja, aber das Ende ist auch in den USA abzusehen, ja, und deswegen kommt eben dieser RCS. Da ist Google ziemlich weit vorne mit dabei. Ne? Das Problem ist aber, wenn Netzbetreiber die Hände mit dem Spiel haben, dann klappt's nicht so richtig ganz genau. Deswegen gibt es nur wenige Netzbetreiber, bei denen das überhaupt schon möglich ist, also zum Beispiel Sprint, Rogers und Telenor, ja, dann werden jetzt Orange, Deutsche Telekom, allerdings weiß ich nicht, ob das in Deutschland auch funktioniert, Deutsche Telekom ist hier sicherlich gemeint in den USA, und die Firma Globe, ja, die haben sich jetzt also dazu bereit erklärt, RCS in ihren Netzen einzusetzen. Und genau das ist wieder das Thema. Verizon in den USA macht zwar sowas Ähnliches, also im Prinzip ist es RCS, aber die haben dafür gesorgt, dass es nicht kompatibel ist mit dem von den anderen Netzbetreibern, weil Verizon ist Verizon und die machen nur das, was sie machen und entwickeln und nicht das, was die anderen wollen. Ja, so. Und damit ist es äußerst fraglich, ob dieses System überhaupt sich auf breiter Front durchsetzt. Ja. Bei uns sieht es so aus. Ach so, ja genau. Vodafone Group, ja, hat eben auch sich jetzt bereit erklärt und in 10 verschiedenen Märkten, ja, das sogar global angeboten. Ja, ob Deutschland dabei ist, weiß ich jetzt nicht. Hm? Zusätzlich muss natürlich auch müssen natürlich auch die Geräte dafür geeignet sein. Das ist allerdings das kleinere Problem. Da gibt es sehr, sehr viele Geräte, ja, die da einstimmen sozusagen. Also von Herstellern her, LG, Motorola, Sony, HTC, ZTE, Micromax, auch natürlich Pixel und alle Android One Devices, ja, Kyocera und. Also da gibt es genug Unterstützung von der Hardware-Seite her. Allerdings eben die Netzbetreiber machen da noch ganz schöne Probleme. Und deswegen kann man in Europa eigentlich momentan, ist es ganz, ganz am Anfang, man kann noch nichts damit anfangen. Google will aber da groß einsteigen und deswegen hat Google den Messenger, also den normalen Messenger für SMS, ja, der eigentlich in jedem Android-Gerät installiert werden kann oder installiert ist, ja, mehr oder minder. Ja, installiert, zumindest die Stock-Android-Geräte haben den installiert. Der wird jetzt umbenannt. Ab sofort heißt es nicht mehr einfach nur Messenger oder man nannte ihn auch Google Messenger, sondern das heißt jetzt Android Messages. So, und jetzt ist die Verwirrung komplett. Das könnte allerdings auch erklären, warum Allo keine SMS-Integration bekommt. Google hat hier 2 verschiedene Teams, RCS-Team und dieses Allo-Team, ja, und man ist sich offenbar noch nicht einig, was es jetzt wird. Ja. Allo könnte zum Beispiel zu Android Messages werden. Ja. Also ich glaube kaum, dass Android Messages, nachdem das jetzt heißt, Android Messages, ja, also das ist eine Aussage, ne? Android-Nachrichten. Das ist jetzt die neue Nachrichten-App auf Android. Ja. So. Die Umbenennung findet übrigens bereits statt. Also in den nächsten Tagen könnt ihr mal gucken. Da kriegt ihr entweder ein Update oder es passiert einfach so im Stillen, dass sich der Name ändert von Messenger zu Android Messages. Und ja, das Problem ist jetzt, ich sehe nicht, dass in dieser Konstellation Allo das bekommt, weil vor allem ist die Frage, was bekommt dann Allo? Bekommt dann Allo, wenn es SMS kriegt? Ja, daran besteht übrigens für mich kein Zweifel, dass früher oder später SMS-Integration stattfinden wird. Ja. Nur kriegen die dann nur die 0815 SMS, kriegen die SMS MMS oder gleich RCS. Ja. Und mein RCS Messenger ist eigentlich nicht, wäre eigentlich nicht verkehrt, denn man kann ja damit auch normale SMS empfangen, wenn jemand eben kein RCS Client hat. Dann geht's immerhin noch so. Aber die Frage ist, ob das jetzt noch integriert wird, wenn es jetzt ein System gibt, Android Messages. Und da wäre es doch angezeigt, dass Google hingeht, Allo nimmt und in Android Messages reinpackt. Also nicht Android Messages in Allo reinpackt, sondern dass Allo in Android Messages reingepackt wird. Und dann einfach das so vom Namen her, da ist ja gut, einfach so lässt und das ist dann das neue Android Messaging System. Aus Ende. Und ihr merkt, bei der ganzen Diskussion ist Hangouts nicht ein einziges Mal erwähnt worden. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Bei Google und Co. Ja, auch die Presse fängt da jetzt langsam an. So ein paar versuchen noch was zu suggerieren. Ja, ein paar wenige Android-News-Redaktionen, aber das war's. Kein Wort mehr von Google davon. Gut, also, es ist wie letztes Jahr große Umwälzungen beim Thema Messaging bei Google. Google Spaces ist weg vom Fenster. Puh, ein Glück, ein Problemfall weniger. Google Allo bekommt einen Desktop-Client und Messenger wird zu Android Messages. Und ich bin schon so gespannt auf die Google I.O. Vielleicht geschieht ja noch ein Wunder und Google gibt endlich eine Messaging-Strategie bekannt und zieht das durch, egal wie viel rumheulen, rumjammern, weil das bringt alles nichts, wenn man immer wieder das Fähnchen in die ein oder andere Richtung schwenkt, wie es gerade die lautesten rufen, sondern man muss eine Strategie haben, die durchziehen und fertig. Das ist besser als da so rumzuwackeln. Ja. So. Gut, dann komme ich mal zu den News. Samsung bekommt jetzt doch einen Umfragedämpfer in den USA. Auch wenn die Umsätze eigentlich nicht groß betroffen waren durch den Go, durch diesen Note 7 GAU, ja, ist es doch so, dass jetzt bei Umfragen das Ansehen von Samsung doch empfindlich gelitten hat, ja, und es also richtiggehend eine Talfahrt gemacht hat, ja, Samsung als wahrnehmbare Marke. Und also um mal zu sehen, wie arg das ist, Samsung ist 46 Plätze nach unten gefallen, auf Platz 49, vorher waren die eben ganz weit oben, ja, und haben 46 Plätze verloren, und das ist eine heftige Aussage, ja. Wie gesagt, es hat sich nicht im Umsatz bisher umgeschlagen, ja, aber möglicherweise hat es noch Nachwirkungen, ja, folgen. Zum Beispiel, wenn jetzt eben das S8 jetzt startet, ja, da gibt es ja auch jede Menge Gerüchte schon, ja, und da wird man dann gespannt sein, wie das ankommt, ob die Leute zuerst mal vorsichtig sind und sagen, ja, jetzt warten wir erstmal ab, ob dort nicht der Akku auch in Rauch aufgeht, ne, und ich kann euch sagen, wenn das auch nur ein einziges Gerät abfackelt, was durchaus im Bereich von normalen Vorkommen liegt, also ja, das ist nun mal so, kann passieren bei Lithium-Ionen-Akkus, aber wenn das auch nur bei einem einzigen Samsung-Gerät S8 passieren würde, die Presse würde sich draufstürzen und Samsung in der Luft zerreißen, das Vertrauen wäre ein für alle Mal beerdigt. Das kann ich euch sagen. Deswegen hoffe ich, dass Samsung wirklich alles dafür getan hat, dass es nicht zu einem solchen Fall kommt. Ja? Und vielleicht lieber ein bisschen weniger Akkuleistung, ja, als das zu riskieren. Ja? Normalerweise bin ich zwar immer für absolut High-Tech-Specs, das heißt, alles, was möglich ist, muss gemacht werden, ja, aber vielleicht dann doch ein paar Prozent weniger Standby-Zeit, ja, und kleinere Akku verbauen, als dann dieses Desaster durchzuerleben, weil die Presse wird extrem skeptisch sein und die Nutzer auch. Das kann ich euch auch sagen. Ja, jeder wartet drauf, bis es wieder passiert. Jeder. Und wow, da werden die nicht, also ich möchte nicht in Samsungs Haut stecken beim bei diesem S8 Start. Ja, S8, übrigens halten die sich wieder mal nicht an die Google Guidelines, und zwar für diesen Virtual Button. Ja. Es ist ja zum ersten Mal so, das S8 wird wahrscheinlich aller Voraussicht nach keinen Hardware-Button unten mehr haben. Ja, musste passieren. Hardware-Buttons sind mega out. Ja. Und deswegen haben die jetzt auch diese virtuellen Button. Aber dreimal dürft ihr raten. Die halten sich nicht an die Google Guidelines. Ja, also irgendwie ist das dann alles vollkommen egal. Google Guidelines, links unten der Back-Button, in der Mitte Home-Button und rechts der Button für die Tasks einzublenden, ja, also Taskliste. Und was macht, mal abgesehen von der Optik her, also die Symbole, ja, die es da gibt, die sind auch suggeriert von Google. Und hier hat Samsung natürlich wieder was komplett Eigenes gemacht. Sowohl optisch sehen die anders aus. Man könnte sich ja an die Bedienung von anderen Geräten gewöhnen. Ja, nee, es darf ja nicht sein. Der Task-Button ist ganz links, Home-Button ist zum Glück noch in der Mitte und der Zurück-Button, ne, muss ich mir mal vorstellen, das ist ein Pfeil nach links und der sitzt rechts. Das sieht man mal wieder, wie Samsung da tippt. Das geht dann einfach irgendwo vorbei, ja, was Google mit ihren Guidelines macht. Ich weiß nicht, ob Samsung hier Marktmacht demonstrieren will oder so, aber ich würde schon mal anfangen, ein paar kleinere Brötchen zu backen. Bei Samsung, ja, vielleicht ist das angezeigt nach dem Dämpfer, den sie jetzt eben bekommen haben. Ne? Google Pixel verkauft sich nach wie vor sehr, sehr gut. S8 wird sich besser verkaufen, definitiv. Es gibt übrigens ein S8 Plus, das ich besonders gut finde, von den Daten her, die da auftauchen, ja. Und zwar es ist das erstmal ein 4G-Gerät, klar, ne? 6,2 Zoll ja, soll das sein, das Display. Ja? Und mit einem Quad HD Plus Super AMOLED Display, 12 Megapixel Dual-Kamera und 8 Megapixel Front-Facing-Kamera. IP68 Staub- und wasserfest. Ja, der Iris-Scanner ist drin. Ja, und Samsung Knox natürlich. 64 GB. Naja, also ehrlich gesagt, für so ein Top-Modell halte ich das für lachhaft. 128 GB wäre da angesagt. Gibt leider nur per Erweiterung, wenn die Daten so stimmen, per Erweiterung mit Micro-SD-Karte, was natürlich nicht sehr toll ist bei Android 7. Und so 4 GB RAM, also auch da normal. Samsung Pay, gut, das ist für uns interessant. Die Earphones sind von AKG. Da könnte man also durchaus sagen oder in Versuchung kommen zu sagen, das hört sich nicht schlecht an. Im wahrsten Sinn des Wortes. Eventuell. Ja, so sieht's aus. Also, ja. Was sich davon bewahrheitet, wird sich zeigen. Ja, es sind ja Gerüchte, Leaks und so weiter. Ja, und da müssen wir nochmal abwarten, wie das dann aussieht, wenn es dann tatsächlich vorgestellt wird. Es gab in den letzten Tagen für viele Nutzer Bluetooth-Probleme, auch für Pixel-Nutzer. Ja, auch ich bin davon betroffen. Ja, aber auch Nexus-User haben in den letzten Tagen unter Umständen komische Bluetooth-Verbindungsprobleme. Angeblich soll die Google Phone App dafür teilweise mitschuld sein. Google arbeitet dran. Auch was das spontane Abschalten von Bluetooth bei Pixel und Nexus anbetrifft, ja, hat Google jetzt glücklicherweise den Fehler als solchen anerkannt und arbeitet bereits mit Hochdruck an einem Bugfix. mit viel Glück wird er schon im März-Update, Sicherheitsupdate März, dann mit dabei sein. Ja? Und dann können wir uns drauf freuen. Ich finde es sehr, sehr nervig. Also bei mir ist es auch nachzuvollziehen. Wenn ich Bluetooth anhab, schalte ich das Gerät aus und schalte es neu ein, ist Bluetooth deaktiviert. Und das nervt total. Außerdem ist mir schon zweimal passiert, dass während dem laufenden Betrieb Bluetooth ausschaltet. Auch das ist nicht gut. Übrigens, und das ist etwas, was ich bisher noch nicht davon irgendwo gesehen habe. Ich verdächtige ja immer meinen Router dafür, weil das schon mal der Fall war. Ja. Aber mir ist auch aufgefallen, dass schon zweimal jetzt auch die WLAN-Verbindung unterbrochen wurde. Ja, also die war weg. Das Handy lief auf dem normalen Datentarif weiter, also auf dem Mobilfunk. Und wenn ich es einschalte, dann dauert es kurz und dann bucht es sich wieder in das WLAN ein. Ja, das ist nicht immer, das ist, wie gesagt, nur zweimal passiert. Und ich mache das ja recht häufig hier, das zu checken, ja, wegen den Nachrichten. Und hat also auch nichts damit zu tun mit WLAN, wie das eingeschaltet ist, wie früher. Das ist ja jetzt auch standardmäßig so aktiviert, dass Google das WLAN immer an ist, auch wenn das Display aus ist. Aber irgendwie scheint es da momentan ein paar Probleme zu geben. Ich hoffe, dass das schnell gelöst wird, beide Probleme. Ich habe da was im Verdacht. Das nennt sich Dose-Modus. Ja, da meint man es wohl zu gut mit dem Energiesparen, und es ist wirklich schade. Also Energiesparen darf mir nicht in die Quere kommen. Die Funktionen sind erstmal wichtiger. Ja, ich habe das schon mal gesagt, jemand hat dann das irgendwie ein bisschen sarkastisch wiedergegeben. Ja. Aber ich sag's immer wieder, mir nützt das Stromsparen nichts, wenn ich die Funktionen meines Smartphones nicht mehr nutzen kann. Ja. Dann brauche ich auch kein Smartphone dafür. Ja. Deswegen hat das erste Priorität. Eine Powerbank oder irgendwo anschließend zum Laden, das kann ich immer noch machen. Ja? Aber wenn das schon so Schwierigkeiten macht, ja, so ein Stromsparmodus, dann bitte die Möglichkeit zu geben und sagen, nö, Dose-Modus ausschalten, dann ich will keine Probleme haben. Ja, ganz einfach. Gut. Was haben wir noch? Google Play Music, die App ist geschrumpft. Sehr selten in unserer heutigen Zeit. Ja, die Apps werden normalerweise immer größer und größer und größer und größer. Vor allem die Google Apps. Mittlerweile sind es manchmal wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, und Leute wundern sich, die ein altes Gerät haben und eigentlich gar keine neuen Apps mehr installieren können, weil die System-Apps jedes Mal größer werden bei jedem Update. Aber hier mal was anderes. Die Version 7.4 von Google Play Music ist etwas geschrumpft und hat jetzt 10%, ja, geschrumpft und hat jetzt zwar immer noch heftige 18 Megabyte, ja, aber immerhin, ja. Zusätzlich sind sogar noch neue Funktionen hinzugekommen, so dass man hier wirklich sagen muss, super, neue Funktionen und 10% geschrumpft. Das lobe ich mir. Das nenne ich mal Optimierung. So sollte es eigentlich immer sein, ja, oder zumindest nicht wesentlich größer werden die App bei jedem Update. Das finde ich gut. Sowas finde ich schön. Effektive Programmierung. Ja, die müsste jeder Entwickler müsste erstmal lernen, auf dem C64 zu programmieren, ja, und unmögliche Aufgaben gestellt zu bekommen. Und so hier das ist der Speicher, ja, damit muss es funktionieren. Fertig. Boom. Egal was ist, damit muss es funktionieren. Dann lernt man zu optimieren, bis die Schwarte kracht. Und nicht einfach hingehen und was hinklatschen und sagen, so, dafür brauchen wir jetzt das und das und das, ja. Ja, wir machen jetzt eine neue Version, ja, da brauchen wir 2 GB RAM mehr und noch mehr Festspeicher und den Prozessor dazu und dann läuft's auch flüssig. Nee. Da muss man sagen, hier ist es auf dem Markt schlechteste Handy, das es gibt, darauf muss es funktionieren. Boom. So müsste es sein. Aber immerhin gibt's jetzt, wie gesagt, neue Funktionen. Sehr schön ist diese Resense-Option, bei der man ganz schnell zu der letzten ja, Musiksitzung, wenn man das sagen kann, ja, zurückkehren kann, also quasi dort, wo man aufgehört hat, einfach weitermachen, ja, das ist nicht schlecht, und somit findet man dann immer wieder das, was man zum Beispiel jetzt gerade besonders mag, ja, schnell wieder zurück. Es gibt übrigens noch ein paar interessante Punkte, die Android Police gefunden hat in der App. Und zwar möglicherweise wird es eine Verbindung geben von dieser Google Play Music App direkt zur Clock App. Ja, das soll es wohl jetzt eine Schnittstelle geben. Und das wäre ja nicht schlecht. Das würde darauf hindeuten, dass man sich zum Beispiel mit Play Music wecken lassen kann, beziehungsweise eventuell auch eben dann komfortabler noch hier, also diese Abschaltfunktion, die gibt's zwar in den Settings bei Play Music, aber ehrlich gesagt, das ist eine Katastrophe. Ich habe dafür extra noch ein Programm installiert, auch wenn das natürlich auch schöne Sache ist. Mini Sleep Timer nennt sich das. Das funktioniert mit fast jedem Musikprogramm auf Android. Und da kann man auch übrigens mit Relax Melodies, ja, da kann man dann diese Zeit einstellen und dann schaltet es nach dieser Zeit ab. Ja. Wie gesagt, das kann man auch machen in der App bei also Google Play, nur das Thema ist dort, dass man das umständlich in den Menüs suchen muss und vor allem stellt sich das immer wieder zurück auf eine Minute, ja, sehr sinnvoll, statt sich den letzten eingegebenen Werk zu merken, weil normalerweise, also wenn man das zum Beispiel zum Einschlafen nutzt, ja, dann gibt man eine halbe Stunde, das ist jeden Abend das Gleiche und jeden Abend muss man dann eingeben, 30 Minuten, nee. Hier mein Mini-Sleep-Timer drücke ich einfach auf den Button und fertig. Und genauso könnte es auch sein, wenn die Verbindung zu der Clock-App geht, wenn ich dort zum Beispiel einen Countdown-Timer drin habe, ja, oder ähnliches und sagt dann, okay, hier 30 Minuten, zack, und dann schalte das Play-Music ab. Ja, das wäre was. Also auf jeden Fall, die Verbindung ist in der App jetzt gefunden worden. Wann allerdings diese Funktionen dann tatsächlich funktionieren, live geschaltet werden, das ist wieder so eine serverseitige Geschichte. Ja. Das wird sich dann erst noch zeigen. Ein Clock-App-Update gab es ja übrigens schon vor einigen Tagen oder vor einer Woche war es, glaube ich, genau. Und das habe ich nicht weiter beachtet, hat wohl niemand weiter beachtet, groß, ne? Aber war wohl schon die Vorbereitung dafür und jetzt eben diese Google Play Music App deutet darauf hin, dass es dann eine Verbindung gibt. Nicht schlecht. Ja, eine kleine Schrecksekunde gab's die Woche. Viele Google Play Nutzer oder Google Gmail oder auch Android Nutzer mussten sich neu anmelden. Es gab eine beunruhigende Meldung, ja, dass irgendwie was am Account, ja, dass der Account irgendwie die Aufmerksamkeit bedarf und man musste sich neu einloggen. Ja, das deutet normalerweise auf einen Hackversuch hin, ja, also der Account unter Beschuss war. Wie sich jetzt allerdings herausstellte, war das kein groß angelegter Massen-Hackversuch, sondern es war tatsächlich ein Fehler von den Google-Servern. Ja. Die haben noch mehr Unheil angerichtet. Zum Beispiel waren einige Google Wi-Fi und OnHub Router auf einmal konfigurationslos. Ja, die Server haben die Konfiguration gelöscht. Das ist äußerst nervig und blöd. Allerdings war der Schreck für viele Android-User noch viel nerviger. Und jetzt kommt auch mal wieder raus, wie viele Android-User gar nichts über ihren Google-Account wissen und auch nicht wissen, was für ein Passwort sie haben oder ähnliches. Das Internet ist voll von Leuten, die stinkesauer sind, weil sie jetzt nicht mehr an ihr Telefon rankommen, weil sie nicht wissen, wie ihr Google-Passwort ist, ja, und da eben jetzt Schwierigkeiten haben und viele haben eben überhaupt nicht gewusst, dass sie überhaupt einen Google-Account haben. Also es ist schon ziemlich bedenklich, ja, aber das ist das, was ich immer sage. Es muss eben so einfach sein. Ja, nur schief gehen darf's dann eben nicht, ne? Tja. Gut, wie auch immer, also die Leute können beruhigt sein, auch ihr könnt beruhigt sein, falls ihr euch gewundert habt, auch ich bin erschrocken, ja, ich bin bei sowas immer sehr, sehr skeptisch natürlich, weil ich ja weiß, was das bedeutet, wenn man irgendwie auf einmal so eine Meldung kriegt vom Google-Account, ja, hab da natürlich alles gecheckt auch, ob von wo aus Verbindungen gemacht wurden, falls andere Verbindungen gemacht wurden, ja, und so weiter und so weiter. Aber es stellte sich dann eben schnell heraus, dass alles in Ordnung ist. Ein Tag später kam dann auch tatsächlich die Bestätigung, dass es eben ein Serverproblem bei Google war und keineswegs eine Hackerattacke. Das LG G6 ist jetzt offiziell vorgestellt worden auf dem Mobile World Congress. Ja. Sollte ich es etwa diesmal auf Anhieb richtig ohne Stottern gesagt haben? Mobile World Congress? Hab ich's geschafft? Wow. Ja, ich bin entsetzt. Ja. ich kann's kaum glauben. Ich bin jetzt gerade noch mal überlegen, ob das so stimmt. Egal, auf jeden Fall LG G6 oder das G6 ist jetzt gezeigt worden oder offiziell vorgestellt worden. Android 7.0 Nougat ist drauf, ein 5,7 Zoll LCD-Display mit 2880x1440 Bildpunkte Auflösung, Gorilla Glass 3, Dolby Vision, HDR10, was auch immer das heißt für ein Display, Qualcomm Snapdragon 821, 32 GB für USA und Europa, also für die Low-Tech-Länder, 64 GB für Asien, Korea, Hongkong, Indien und was ist CES? Keine Ahnung. Also das ist schon mal absoluter Hammer. Also ehrlich, 32 GB, das könnt ihr euch wohin stecken, LG. Ja, also willkommen in 2010. Ja, es ist, könnt ihr vergessen jetzt. Also unfassbar. MicroSD-Karte, ja, die man wieder nicht nutzen kann, bis 2 Terabyte, ja, RAM 4 GB, Hauptspeicher, das ist okay, Kamera 13 Megapixel, Kamera hinten, die Widescreen-Kamera, das sind zwei Linsen drin, ja, auch 13 Megapixel, aber eben mit einem anderen Brennpunkt und da es dürfte auch sehr interessant sein, was damit für Bilder möglich sind mit den beiden Kameras zusammen. Die Front-Facing-Kamera mit 5 Megapixel, etwas schwach heutzutage. Dann die normalen, ja, Anschlüsse USB-C, glaube ich, kann man heutzutage auch schon wiederum voraussetzen als Standard. Ja. 3300 mAh Akku, fest verbaut. Audiofans dürft's freuen an 32-Bit Hi-Fi Quad DAC, aber nur in Asien, ja. Also, ne, in Europa und in den USA gibt's auch keine Menschen mehr mit Anspruch an Soundqualität. Die gibt's nur in Asien, ne. Klar. In Asien hört man noch klassische Musik und in Europa und in den USA hört man sowieso nur, so wie ich. Kann man da auch mal Schrott kriegen. Also, ich hoffe, ihr merkt den Sarkasmus. Das LG G6 ist natürlich so, auch wenn es übrigens noch wasserdicht ist, IP68, ja, ist aber in dieser Ausstattung, in dieser Zweiklassen-Version für Europa und USA absolut unmöglich. Also, vom Prinzip her würde ich das nicht kaufen, weil ich mich nicht als zweite Klasse abstempeln lasse. Ja. Und ganz ehrlich, für ein Top-Gerät ist mir 64 GB schon zu wenig. Da möchte ich 128 GB und fertig. Ja. So. Ganz einfach. Also, Urteil vernichtend. Ja. Keine Ahnung, was sich LG dabei gedacht hat. Pip, pip, pip, pip, pip. Oder was? Keine Ahnung. So wird von einem lang erwarteten Gerät wird dann auf einmal eine herbe Enttäuschung. Aber irgendwie müssen sie es noch verstehen. Mal sehen. Vielleicht kapieren sie es endlich. Android Authority schreibt Nokia 6, Nokia 5 und Nokia 3 sind angekündigt. Das Nokia 6 wird schon schnell ausgeliefert werden. Ja. weltweiter globaler Launch. Wahnsinn. Und warum sage ich das? Nokia? Ja. Nokia ist jetzt endlich mit Android auf dem Markt. Boom. Wir haben sich jetzt auch geistig von Microsoft Windows da verabschiedet, ja, was mich sehr wundert, ehrlich gesagt, ja. Aber Nokia ist zurück. Ihr wisst ja, wie das ist, ja. Also Nokia wurde, die Nokia Sparte, die Telefonsparte wurde verkauft letztendlich an Microsoft, ja. Dann hat Microsoft ja den Namen geändert in Lumia. Also Microsoft Lumia, ja. Und Nokia hat schon gesagt, also wir behalten uns vor, wieder Telefone anzubieten. Irgendwann. Und genau das machen sie jetzt unter dem Namen Nokia. Und das erste Gerät, das die Welt erblickt, ist das Nokia 6 mit einem 5,5 Zoll Display. Ja, natürlich Gorilla Glass drin. Snapdragon 430 Prozessor. 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher und 16 Megapixel Kamera hinten, 8 Megapixel Kamera Frontfacing. Und den einzigen Ausrutscher, den ich hier sehe, ist eigentlich der Prozessor. Da passt irgendwie so nicht zu der restlichen Ausstattung. Ein Snapdragon 430 Prozessor ist eher hintere Midrange, ja. Die Ausstattung an sich ist dann aber sehr gut. Seht ihr, selbst dieses Gerät hat 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher. Selbst in den USA und Europa. Unglaublich, ne? Aha, LG. Gut, das ist aber auch das Wichtigste. Also ich glaube, die wenigsten Anwendungen, auch Spiele, müssen jetzt unbedingt die Prozessor-Power ausreizen. Wichtiger sind eben die Daten, Hauptspeicher und interner Speicher. Und damit wird man sicherlich auch was anfangen können. Ja, auch die Kameras, die da drin verbaut sind von den Daten her zumindest gut. Ja, jetzt haltet euch fest: Nokia verspricht Stock Android, ja, oder nah Stock Android. Das weiß man noch nicht genau. Die sagen Stock Android. Ich bin auch noch ein bisschen skeptisch. Ja, mit Google Services natürlich. Ja, und dem Google Assistant. Cool, ne? Google Assistant, Wahnsinn. Und der Preis für das Nokia 6 in den USA, $242. Das ist ein Hammer, Leute. Ja. Und damit haut Nokia richtig zu und zeigt, dass sie sich wieder zurückmelden auf dem Markt. Und ich glaube doch, dass es auf jeden Fall mal zu beobachten ist, wie dann die Geräte auch tatsächlich von der Qualität her sind. Optisch sehen die gut aus. Die haben auch an den Seiten ein abgerundetes Display. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Samsung Edge Gerät. Ja, hat auch den Hardware Button. Also irgendwie sieht es aus wie ein Samsung Edge. Ja, ein bisschen viereckiger vielleicht. Ja, aber so. Ja, vom Display her, okay, gut. Ist ja auch nicht so schlimm. Es gibt übrigens auch eine Arte Edition, Nokia 6 Arte, ja, mit einem Piano Black Finish, also so dieser schwarze Klarlack, ja. Ebenfalls mit 64 GB Storage, 4 GB RAM, ja, für $299. Selbst das ist doch fantastisch vom Preis her, oder? Ist doch super. Das Nokia 5, das dann später kommen wird, ja, ist von den Leistungsdaten her deutlich schlechter als das Nokia Nokia 6. Kommt dann mit einem ebenfalls mit dem Snapdragon 430 Prozessor, aber 16 GB Speicher, 2 GB RAM, 13 Megapixel Kamera hinten, 8 Megapixel Kamera front facing. Ebenfalls Android 7.1.1 Nougat mit dem Google Assistant, ja, zusammen. Und das kostet dann nur noch $199. Das Nokia 3 ist ein Low-End-Gerät mit einem MediaTek-Prozessor drin, 2 GB RAM, 16 GB Storage, 5 Zoll Display, 8 Megapixel Kamera Front-Facing und Auch die Rückkamera ebenfalls 8 Megapixel. Und das kommt dann für sage und schreibe $147. Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind absolute Kampfpreise, selbst das Topmodell, ja. Sicherlich durch den Prozessor her kann man es nicht in die Oberklasse reinsetzen, aber bei diesem Preis ist es mehr als ausreichend. Ich bin richtig begeistert von diesen Nokia-Telefonen, die angekündigt wurden jetzt, wie die sich dann in der Realität schlagen, ja. Da bin ich schon sehr gespannt auf die ersten Benchmarks und immerhin, ja, also wenn die Qualität halten können, die Nokia verspricht, auch von der Hardware, von der hardwaretechnischen Seite her, dann bin ich mir sicher, dass das bald ein Gerät sein könnte oder dass da bald die Geräte wieder von Nokia ein Wörtchen mitzureden haben im Smartphone-Bereich. Und ehrlich gesagt, so schlimm finde ich das gar nicht. Ja, ich würde es mir wünschen, da wäre mal noch eine zusätzliche Firma wieder, auch, ja, kann man das eigentlich noch sagen, europäische Firma, die sind ja Nokia, ja doch, ich glaube, sie sind noch in europäischer Hand, ja, und ich glaube, damit wäre das eine ganz gute Geschichte, finde ich, ja, also mehr Konkurrenz ist immer gut, finde ich. Ja, jetzt offiziell übrigens, ganz, ganz offiziell. Google hat's angekündigt, auf seinem Blog, und zwar, der Google Assistant kommt für alle. Auch das ist ja schon ein Gerücht gewesen seit einiger Zeit und jetzt ist es aber klar, hochoffiziell bestätigt. Haltet euch fest, Leute, jeder mit einem Marshmallow- oder Nougat-Gerät wird den Google Assistant bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ein Marshmallow- oder Nougat-Gerät, ihr bekommt's. Ist das nix? Damit geht Google noch weit über das Versprechen hinaus, was ich auch meinen kühnsten Träumen ja, erhofft habe. Zuerst sah es ja nur so aus und so hatten auch die Gerüchte gelautet, dass die Nexus-Geräte, ja, also die Nexus 5X, ja, und 6P und so weiter, dass die eben den Google Assistant jetzt demnächst bekommen, ja, aber Google setzt eins drauf, auch hier eine Kampfansage jetzt, langsam wachen die mal auf, ja, an den Alexa-Assistenten und sorgen dafür, dass mit diesem Buzzword bald der Assistent auf jedem Marshmallow- und Nougat-Gerät funktioniert. Und das ist doch faszinierend. Das Ganze läuft dann über diese Google Play Services. Also man ging ja davon aus, dass es ein System-Update braucht. Damit wären natürlich die meisten Geräte außen vor. Ja, denn ja, viele Hersteller würden da gar kein Update liefern. Ja, liefern sowieso schon keine Updates mehr teilweise für die Marshmallow-Geräte. Ja. Und es funktioniert aber anders, ja. Und es geht über die Google Play Service und über die Google App, ja. Und die wird dann zum Assistenten. Ist das nicht fantastisch? Das bedeutet hier sogar mein Tablet, mein Z3 Kompakt von Sony, ja, auf dem Marshmallow ist und dass es bei Sony schon längst abgemeldet ist und es überhaupt keine Updates mehr gibt, ja. Das bekommt den Google Assistant. Wie genial ist das denn? Hm? Ich finde es super. Jetzt müsste Google nur auch endlich nochmal richtig reinhauen mit dem Google Home und das endlich auch in Europa richtig groß vermarkten und auch in den USA nochmal eine Schippe drauflegen mit Werbung und so weiter. Ja. So, dass das Google Home jetzt so richtig an Fahrt aufnimmt. Zusammen mit diesem Assistenten ist es sehr gut. Hier müssen natürlich jetzt die Assistenten auch angepasst werden. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ja. Der Google Assistant muss auf jeden Fall gleich sein und die müssen sich auch untereinander quasi austauschen. Das muss also, ist zwar zum größten Teil der gleiche Datenbestand, aber trotzdem, es muss angepasst werden, so dass ich mit dem Google Assistant auf dem Smartphone genau das machen kann, als mit dem Google Home und umgekehrt, sofern es natürlich das fehlende Display dann zulässt. Hm? Dazu zählt zum Beispiel die einfache, schnelle, korrekte Chromecast-Bedienung, ohne dass man nochmal den Chromecast aktivieren muss auf dem Smartphone. Also wie gesagt, wenn man einen Button drücken muss auf dem Smartphone für die Verbindung zum Chromecast herzustellen, das brauche ich nicht. Ja, dann kann ich auch gleich das Ganze starten. Da brauche ich keinen Assistant mehr dazu. Das muss so laufen wie auf dem Google Home Assistant, dass ich sag, was weiß ich, Play Music on Chromecast und zack, ja, und dann wird meine Lieblingsplaylist geladen und wird am Chromecast abgespielt. So muss es sein. Das geht mit dem Google Home, ja, aber eben nicht mit dem Google Assistant im Smartphone. Und das muss ich noch anpassen. Ja. Aber immerhin, jetzt geht's langsam rund und das bedeutet auch, dass demnächst Millionen von Nutzer möglicherweise, ja, dem Smartphone oder dem Google Assistant zutragen werden. Das heißt, die Lernphase wird dann wesentlich intensiver werden. Bisher war das ja sehr verhalten. Man sagt ja, also man kann es ja schon fast gar nicht mehr glauben. Ja, Google hat ja gesagt, der Assistant lernt. Ja, aber das geht äußerst langsam voran, muss ich ganz ehrlich sagen, viel zu langsam, finde ich, und manchmal habe ich mich schon gefragt, ob das wirklich jetzt so ein lernendes KI-System ist oder ob das nicht nur geflunkert war, ja. Jetzt werden wir es da bald sehen, wenn jetzt Millionen von Nutzern diesen Google Assistant nutzen, wie da jetzt die Lernkurve von dem Assistant steigt und was da eben dann möglich ist. Bisher ist der Assistant oftmals nur ein besseres Google Now, aber das könnte sich dann bald ändern. Jo, gut, also, das ist eine freudige Nachricht für alle Android-User mit halbwegs modernem Betriebssystem drauf. Ja. Die können sich jetzt freuen. So, jetzt komme ich zu der Community, was ganz wichtig ist. Am 1. März zieht die Community von Google Plus auf YouTube. Genau, die Schritte sind eigentlich schon fast alle gemacht. Ab 1. März wird dann die Community bei Google Plus abgeschaltet. Ich gebe schon mal eine Warnung raus. Ich habe die Funktionen studiert, habe auch die FAQs studiert und es sieht so aus, als ob die einzige Möglichkeit wäre, eine Community dicht zu machen, diese zu löschen. Ja, das fände ich zwar sehr, sehr schade, lässt sich aber wohl nicht vermeiden. Ja? Es geht weiter auf YouTube. Dort gibt es einmal die Diskussion auf dem YouTube-Kanal The Netcasts. Ja, aber auch bei der jeweiligen Episode, ja, nämlich bei dem Video, ja, dort kann man dann auch Kommentare natürlich wie gewohnt abgeben zu bestimmten Themen, zu bestimmten Episoden, ja, bleibt also alles schön zusammen. Das Gute ist, man kann auch damit Videoantworten geben, ja, also nicht nur normaler Text, sondern man kann auch mit einem Video antworten. Ja, das ist eigentlich eine Funktion, die gibt es schon sehr lange auf YouTube, wird auch oft genutzt eigentlich, ja, und ist nun also auch möglich, finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Und ich denke, das könnte lustig werden. Ja. Natürlich könnte man das, kann man da auch als Audio im Prinzip antworten, ja, gut, ob man sich dann die Mühe machen will, das als Videodatei zu kodieren, das muss man halt machen bei YouTube, klar. Aber es geht. Ich mach's hier mit dem Netcast übrigens genauso. Ja, ist ja der Audio-Stream und da wird dann auch eine Videodatei kodiert und da kann man dann immerhin noch was einfügen, ja. Das ist nicht schlecht, wird auch heute wieder genutzt werden, ja. Also nachher bei der App der Woche kriegt dann zusätzliche Bonus, wenn ihr den YouTube-Channel beziehungsweise das YouTube-Video schaut. Dort seht ihr dann nämlich die Spiele-Szenen. Ach, jetzt habe ich verraten, dass es Spiel ist. Also ab 1. März ist die YouTube-Community nur noch auf dem Channel The Netcasts auf YouTube zu finden, nicht mehr auf Google+. Und Die Gründe habe ich in dem Post schon erläutert, den ich noch in der alten Community gemacht habe. Die Nutzerzahlen bei Google Plus sind einfach sehr gering, muss man sagen. Ich finde es äußerst schade, ja. Aber wenn ich mal sehe, fast jeder hat einen YouTube-Account, ja. Viel weniger Leute einen Google Plus-Account. Und seitdem, das fand ich auch sehr schade, aber seitdem ja Google Plus von YouTube wieder getrennt hat, ja, und es nicht mehr erforderlich ist, einen Google Plus-Account zu machen, für auf YouTube zu kommentieren, bleiben die Leute weg. Ja, ganz klar. Ich weiß, dass es jetzt am Anfang erstmal vielleicht so vorkommt, als ob, oder dass es tatsächlich so ist, dass ein paar Funktionen, die man eben gewohnt ist, jetzt fehlen. Ja, zum Beispiel, wenn man einen Link postet, wird da keine Vorschau mehr gezeigt, sondern eben nur den Link, ja, ist, ja, fühlt sich erstmal ein bisschen vorsintflutlich an. Aber Leute, denkt daran, Google hat schon angekündigt, dass sie die Community-Funktion auf YouTube massiv ausweiten werden. Einige Sachen hat man schon gesehen, ja, was bald auch für alle zur Verfügung steht, für alle freigeschalten wird. Ja. Momentan sind diese Community-Funktion noch im Test bei den ganz großen YouTubern, die also ja mehr als 10.000 Subscriber haben beispielsweise. Vieles davon wird aber über in der nächsten Zeit auch für alle YouTuber zur Verfügung stehen, ja, so dass ihr dann eben auch davon ja profitieren könnt. Die Community-Funktionen werden, wie gesagt, sehr, sehr stark ausgebaut. Schon jetzt kann man alles diskutieren, was man auch in der Google Plus Community diskutiert hat. Vielleicht noch optisch eben nicht ganz so schön, aber immerhin noch der Vorteil, ihr könnt jetzt Video Antworten machen, geben, ja. Ich werde mal gucken, wie das aussieht mit sogenannten Community Annotations, also Anmerkungen innerhalb des Videos, Textanmerkungen innerhalb des Videos. Mal gucken, wie sich das herauskristallisiert, ob das vernünftig umzusetzen ist, ohne dass es zu arg stört. Ja. Und auf jeden Fall wird da einiges gehen. Übrigens auch, ja, am 1. März werdet ihr auch das neue Logo von The Netcast sehen. Uncast-Logo bleibt gleich, aber der Hauptkanal, ja, The Netcast, wo ja auch die Rios Wochensicht dazu gehört und auch die Go Cantina Webcast über Pokémon Go und demnächst vielleicht noch mehr, ja, mal sehen. Der wird auf jeden Fall wird sich da das Logo ändern? Ah, da habe ich schon jemand das zeichnen lassen dafür. Ui, ui, ui. Ja, da geht's rund. Mal gucken. Ich werde es euch aber dann zu geeignetem Zeitpunkt vorstellen. Ja, nur eins sei gesagt. Ja, also wenn ihr wüsstet, wer das gezeichnet hat, ja, dann boah, okay. Also geht rund. So, dann komme ich jetzt zur App der Woche. Und wenn ihr jetzt den YouTube, das YouTube-Video seht, habt ihr eben noch den Bonus, dass ihr jetzt das Spiel auch im Hintergrund laufend seht. Endless Frontier heißt diese App der Woche diesmal. Und das ist ein sogenanntes Idle-RPG. Ja, was ist das? Und zwar, ihr könnt Sachen einrichten, ja, also erweitern, euer Equipment erweitern, Quests aufrufen, sozusagen kaufen mit Ingame-Gold, ja, und die könnt ihr dann auch automatisch ausführen lassen. Das ist ein absolutes Muss natürlich, sonst habt ihr von dem RPG bald nichts, ne? Funktioniert nämlich dann sonst nicht. Und ihr habt eure Kämpfer, die ihr kaufen könnt, natürlich auch mit In-App-Käufen, ganz klar, ja. Und die ihr aber auch finden könnt oder die ihr bekommt als Bonus teilweise. Es sind ein paar gute, nützliche Sachen dabei. Ja, und dann könnt ihr mit eurer Party losziehen, mit eurem Kampfgelage. Ja, auch das ist erweiterbar mit neuen Slots. Und wie gesagt, dann könnt ihr die entsprechenden Quests freischalten. Da bekommt ihr dann auch, je komplizierter und länger die Quest dauert, desto mehr Gold kriegt ihr auch wieder, wo ihr dann wieder eure Party aufrüsten könntet und mehr Quests freischalten könnt. Und. Und das Ganze läuft im Hintergrund auch. Ja, also wenn ihr aufhört zu spielen, dann läuft es weiter. Ja, wenn ihr da die Auto-Quest angemeldet habt, läuft es weiter. Ihr könnt also ja zumachen. Nächsten Tag geht er hin und ihr habt Gold ohne Ende. Ja, müsst ihr natürlich dann wieder alles erweitern, damit es weitergeht. Ja, und. Am Anfang, so bei Level 20, 25 rum, soll man einen Revive machen. Da kriegt man auch extra noch Bonusgegenstände dafür, also absolut zu empfehlen. Dann mit dem Revive fängt man wieder bei Null sozusagen an, ja, verliert das Gold, das man hat, aber bestimmte Statuswerte und so weiter und die Party und so, die werden weiter behalten, ja, und somit könnt ihr dann wieder quasi von Null anfangen, wenn es euch irgendwann zu viel wird, ja. Dafür kriegt er, wie gesagt, am Anfang mal Belohnung, deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, also nicht zu lange durchzuspielen, sondern erstmal Revive machen und dann kriegt er die Bonus-Items, dann könnt ihr immer noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weiterlaufen lassen, ja. Und so könnt ihr dann einfach immer mal wieder gucken und aktiv mitmachen, ja, Schatztruhen zum Beispiel aktiv klicken, die kriegt ihr nur, wenn ihr auch dann tatsächlich zuschaut und da draufklickt, ja. Und eben eure Party erweitern. Außerdem könnt ihr in Dungeons ziehen, wenn ihr, glaube ich, Level 20 erreicht habt oder so, ja, und ihr einmal revived habt, ja, das ist eine Voraussetzung, könnt ihr dann in Dungeons auch gehen und viele andere Bonus-Sachen erledigen, um dann immer mehr Gold und Items zu bekommen und auch eben neue Party-Members, damit es dann eben rund geht. Eigentlich ein sehr simples Spiel, macht trotzdem ziemlich Spaß und es ist ein perfektes Spiel, das man eben so hin und wieder zwischendurch machen kann, ohne dass ihr jetzt extrem viel Zeit direkt investiert. Ja? Dadurch, dass es eben, auch wenn ihr die App schließt, dass es quasi auf dem Server weiterläuft und ihr auch davon dann was habt. Ja? Natürlich müsst ihr immer mal wieder reinschauen, also wenn ihr das 10 Tage einfach laufen lässt, dann wird das auch von der Goldausbeute her nicht ganz so groß sein, deswegen immer mal wieder reingehen, Party erweitern, neue Quests kaufen mit dem Ingame-Gold und dann geht's weiter. Wie gesagt, In-App-Käufe kann man machen, bisher ist es nicht erforderlich, man kriegt sehr viele Diamanten auch geschenkt, also sehr großzügig am Anfang vor allem, eben so, dass ihr da mal erstmal mit zu Rande kommt. Ja. Endless Frontier ist einfach ja endloser Spaß. Ja. Das Spiel ist auch endlos, es geht also einfach immer so weiter. Ja. Die Währungen werden immer erhöht. Ja. Am Anfang habt ihr tatsächlich ein Gold, ja, dann 1K, beziehungsweise das geht dann anders, da 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F und so weiter, ja, bis ihr letztlich dann auf einmal mit einer Quest, ja, so viel Gold macht, ja, das ist unglaublich. Das wird immer weiter, tut sich das steigern, ja, und irgendwann habt ihr dann ein riesen Goldarsenal, das ihr dann raushauen könnt. Sinnlos, könnt ihr sagen, nein, ist nicht, das ist einfach zum Spaß, einfach purer Spaß, ja, RPG, was ist RPG eigentlich anders als Aufleveln, genau das macht ihr hier, bloß in einer Art, dass ihr eben nicht stundenlang am Tag hier davor sitzen müsst, sondern es läuft im Hintergrund und ihr müsst nur ab und zu mal reingucken, das ist doch super, ja, genau das Richtige für Smartphones und für die geschäftige Welt heutzutage, ja, nicht schlecht. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, die Community, nicht bei Google Plus, sondern bei The Netcast auf YouTube, bei YouTube oben eintippen, da muss ich mich echt noch dran gewöhnen, The Netcast, und dann findet ihr die Community, der Diskussionskanal ist genau der richtige, oder eben als Kommentar zu der einzelnen Episode. Die Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com, ja, uncast.thenetcasts.com mit S hinten. Ich glaube, die YouTube-Playlist brauche ich dann auch gar nicht mehr speziell zu erwähnen. Ja, ist ja in dem Channel mit drin. Klar, logisch. Ne? Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Haltet die kleingrünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.